Dann wir fangen an, ein bisschen offiziell und dann unoffizielle Rede, weil Zeit ist sehr wenig und die Sachen, die wir dann besprechen, sind viel, aber wir versuchen Essenz. Okay. Dann Verehrung von den drei Juwelen. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Iti piso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vinja Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manusanang Buddho Bhagava Ti Svakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipassiko Opanayiko Paccattang Meditambo Vinyuhi Ti Supatipanno Bhagavato Savakasango Ujupatipanno Bhagavato Savakasango Nyayapatipanno Bhagavato Savakasango Samichipatipanno Bhagavato Savakasango Yadidam Chattari Purisayugani Attha Purisapugala Ese Bhagavato Savakasango Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anuttaram Punyakhetam Lokasa Tievang Bundang Sarantanang Dhammang Sangang Chabikavo Bhayam Va Chambitattam Va Lomahamso Nahesatiti. So, nachdem, was ich gehört habe, und Interesse ist für Vedana Anupassana, Betrachtung von Gefühl, und ich werde den Kurs, das ich jetzt in Buddha Vihara leiten werde, auch, ich werde mich mit diesem Thema beschäftigen. Letztes Mal, als ich in Buddha Vihara war, habe ich mich meistens mit dem Thema von Kaya Anupassana, Betrachtung von dem Körper oder von Körperlichkeit. Und die Betrachtung von Gefühl oder von Empfindung ist eine natürliche Folge von dem Verständnis von Körperlichkeit, weil was wir an Empfindungen erleben, die Empfindungen, obwohl meistens von uns nichts davon wissen, hängen von der Erfahrung von Körperlichkeit. Wenn Kontakt mit Körperlichkeit da ist, die Bewusstsein und Sinnen, dann dieser entscheidende Faktor in die Kontakt ist eben Empfindung. Was wir berühren, das wir empfinden. Und was wir berühren, ist nur das, was uns vermittelt wurde durch Berührung von den Sinnen, Objekten von den Sinnen und Bewusstsein. Das ist sehr wichtig zu verstehen, wenn wir über Meditation klar sein möchten. Eigentlich alles, was wir erleben durch Kontakt, Fassung, Berührung. Was berührt wird, wird erfahren. Was nicht berührt wird, wird nicht erfahren. Und was eigentlich Empfindung bedeutet, ist nichts anderes als Empfang von dem Objekt. Wenn Empfang von dem Objekt da ist, was kommt zustande? Bewusstsein. Wenn nicht Empfang von dem Objekt da ist, kein Bewusstsein, wie wir es in der Welt kennen, kann entstehen. Und das ist dann entscheidender Faktor in Praxis von Satipatthana. Satipatthana wird erklärt, dass es der einzige Weg zu Jnana, zu Befreiung. Und eigentlich dieser ganze Prozess von Satipatthana ist nichts anderes, wenn man es tief untersucht hat, als Verständnis von Berührung. Alles, was wir erfahren in der Welt, hängt von der Berührung ab. Und Berührung kommt, weil Körperlichkeit da ist. Wenn Berührung da ist, wir empfangen Berührung. Empfang von Berührung ist Empfindung. Und was wir empfinden, das entscheidet, was wir unterscheiden. Und was wir unterscheiden, entscheidet, was wir erleben als Objekte von Bewusstsein. Also in der Berührung sich befinden die vier Aspekte von der Praxis von Satipatthana. Und Satipatthana ist eigentlich nichts anderes als Anwendung von Sati, von Achtsamkeit. Wenn Anwendung von Achtsamkeit ist, wir durch Berührung verstehen Körperlichkeit, Empfindung, Bewusstsein und Objekte der Bewusstsein. Also Satipatthana zu üben heißt nichts anderes als konzentriert die Berührung zu empfinden. Konzentriert Berührung zu empfinden heißt, wenn wir in der Berührung an Körperlichkeit unsere Aufmerksamkeit lenken, wir üben Kaya Anupassana, wir üben Betrachtung von dem Körper. Wenn wir in der Berührung Empfang von dem Objekt untersuchen, wir üben Achtsamkeit über Gefühle oder über Empfindungen. Wenn wir in der Berührung Geist betrachten, wir üben Citta Anupassana, Betrachtung von Bewusstsein. Und wenn wir die Objekte der Bewusstsein untersuchen, und Objekte von Bewusstsein ist nichts anderes als Objekte, die in Berührung entstehen, dann üben wir Dhamma Anupassana. Wenn sich die vier ergänzen, auf Grundlage von Konzentration und Weisheit, auf Grundlage von Shamatha und Vipassana, wir befinden uns im wachen Zustand. Wenn wir nicht auf Grundlage von Verständnis von Berührung die vier untersuchen, wir befinden uns nicht im wachen Zustand. Und Meditation zu üben heißt, sich befinden in einem wachen Zustand, ohne Verblendung. Deswegen in der Abhidharma wird es von zwei Sorten von Berührung gesprochen. Avijja, Sparsha, Advidya, Sparsha, Avijja, Faso, die Berührung, die mit Nichtwissen verbunden ist, und Vijja, Faso, Berührung, das durch Wissen bestimmt ist. Also diese zwei Sorten von Berührung, wir sollen klar unterscheiden. Die Berührung, das auf Nichtwissen basiert ist, ist nichts anderes als diese Teufelskreis von bedingter Entstehung. Die Berührung, das aus Wissen basiert ist, ist der Weg von diesem Teufelskreis, in dem wir uns befinden, solange wir die Vergänglichkeit für ich und das, was mir gehört, betrachten und verstehen. Also, wenn jemand tief in die Praxis von Meditation eingehen möchte, er soll dann allmählich lernen und verstehen, was eigentlich ist gemeint mit Berührung ohne Wissen, ohne Verdrehung von Ansicht, Wahrnehmung und Bewusstsein. Und was Berührung ist, das nicht bezeichnet ist durch Verdrehung, durch Vipalasa, von Ansicht, von Wahrnehmung und von Bewusstsein. Also das sind dann sozusagen Kreuzung zwischen Weg zu Samsara und Weg zu Nirvana befindet sich im Verständnis von Berührung. Und das sollen die Meditierenden sehr, sehr klar verstehen. Die Welt ist eben, wie wir es berühren. Und wir erfahren die Welt je nach der Berührung. Entweder wir erfahren es mit Weisheit, dann können wir uns allmählich von Leiden befreien, oder wir erfahren es durch Nichtwissen, Nichtweisheit. Nichtwissen, Nichtweisheit in Sanskrit oder Pali heißt Avijja. Avijja heißt Nichtwissen. Und Vijja, das Gegenteil, ist Wissen. Und die Meditation ist Berührung von Körperlichkeit, von Empfindungen, von Geist und von Geistobjekten mit Wissen. Und der Weg von Leiden ist Berührung mit Körperlichkeit, mit Empfindungen, mit Bewusstsein und mit Bewusstsein Objekten im Sinne von Nichtwissen. Also zwischen Wissen und Nichtwissen befindet sich der Meditierende, wenn er klar von Berührung bewusst ist, was er Inhalt von Berührung mit Körperlichkeit, Inhalt von Berührung mit Empfindung, Inhalt von Berührung mit Bewusstsein und Bewusstseinszuständen, er dann sozusagen meditiert. Wenn er nicht davon bewusst ist, er meditiert nicht. Und Meditation, wie ich schon erklärt habe, heißt werden. Wenn man meditiert, wird man Konzentration, wird man Weisheit. Wenn man meditiert, wenn man nicht meditiert, wird man eben nicht Konzentration und wird man nicht Weisheit. Und wer bringt dann Weisheit und Konzentration zu Verständnis von Berührung? Es ist nichts anderes als Sati, Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt eigentlich Gedächtnis. Sati heißt Gedächtnis, Smriti, Nien wird es übersetzt. Wir übersetzen es auch als Achtsamkeit, aber in den in Tibetanisch, in Chinesisch, in Sanskrit, Pali heißt es Gedächtnis. Und wir sollen sehr, sehr klar verstehen, warum Gedächtnis. Wir erinnern uns nur an das, was wir mit Intensität erleben, an Körperlichkeit, an Empfindung, an Bewusstseinunterscheidung und an Bewusstseinsobjekten. An das, was wir nicht mit Intensität berühren, wir erinnern uns aber nicht. Und so bleiben wir in Zustand von Verblendung, indem wir nicht, uns nicht erinnern daran, an was wir jetzt gerade erleben und was wir früher erlebt haben. Weil das, wir jetzt gerade erleben, ist von dem, was wir früher erlebt haben, bestimmt. Dass die Läuterung des Geistes und die Fesseln des Geistes sind immer mit vergangenen Erfahrungen verbunden. Mit jetzigen Erfahrungen wir aber sind bewusst von den Tendenzen, die von Vergangenheit bestimmt sind. Und indem wir unseren Geist von diesen Tendenzen schützen und sich nicht damit identifizieren, dann verstehen wir Inhalt von Berührung. Indem wir uns mit vergangenen Erfahrungen identifizieren, wir verstehen nicht Inhalt von Berührung. Und wenn wir nicht Inhalt von Berührung verstehen, wir sind in der Welt von unserem subjektiven, verfälschten Bild von unserer Erfahrung. Wenn wir aber klar sehen durch Achtsamkeit, was wir jetzt erleben, wir haben die Möglichkeit, sozusagen die Verfälschung von unseren vergangenen Erfahrungen durchzusehen, durchzublicken. Indem man durchblicken kann, kann man sich von allmählich von diesen Fesseln von Vergangenheit, die Fesseln sind immer Fesseln von Vergangenheit, kann man sie mildern und kann man sie allmählich sich damit nicht mehr identifizieren. Weg kann man nicht gehen. Niemand kann weg von Vergangenheit gehen. Aber man kann sich nicht mehr mit Vergangenheit identifizieren. Wenn man sich nicht mehr mit Vergangenheit identifiziert, die Identifikation mit Ich und was mit Subjekt und Objekt und was ich erlebt, wird immer weniger und weniger. Und dann durch Verständnis von Berührung wird man größere und größere Freiheit von Empfindung, Bewusstsein und Objekten der Bewusstsein erleben können. Wie wir Körperlichkeit oder Rupa erleben, eigentlich ist damit unvertrennbar mit dem, wie wir Empfindung, Bewusstsein und Objekte der Bewusstsein erleben. Deswegen, der Buddha sagt, wer vernachlässigt die Kaya, Anupassana, der Yesam Kaya Anupassana Virada, Tesam Nibbana Nirada, wer vernachlässigt die Achtsamkeit gegenüber Körperlichkeit, vernachlässigt den Weg zu Nirvana. Eigentlich, was wir empfinden durch die durch die Gefühle, ist bestimmt durch unser Verständnis von dem Objekt der Gefühle, von Körperlichkeit. Deswegen dieser Prozess von Achtsamkeit, von Satipatthana, fängt an mit Körperlichkeit, indem man allmählich versteht, dass unsere Empfindungen sind bestimmt durch Qualität von Körperlichkeit, das wir erleben. Und der Geist, die Empfindung, der Geist richtet sich nach Empfindungen und Empfindungen richten sich nach Qualität von dem Objekt. Die Härte und Empfindung der Härte ist ein Prozess. Weichheit und Empfindung der Weichheit ist ein Prozess. Also Empfindung und Körperlichkeit ist eigentlich ein Prozess, nicht zwei Prozesse. Es gibt nicht ein Data von den Sinnen, das von Empfindung getrennt ist. Sowas gibt es nicht. Aber unser Verständnis der Welt ist immer so verbunden mit einer Idee, dass das, was wir empfinden, hat eine Objektivität, dass sozusagen unabhängig von unseren Sinnen und unseren Unterscheidungen und unserer ganzen Erfahrung ist. Aber das ist eine Illusion. Unsere Erfahrung ist das Ganze und das Ganze geschieht in Berührung. Wenn Sati heißt, dann man kann sagen, dieser kritische Faktor in Sati ist konzentriertes Erleben von Berührung. Die Essenz von Sati ist Konzentration. Wenn der Geist Konzentration hat, hat er Klarheit. Wenn er keine Konzentration hat, hat er keinen Zugang zu Klarheit. Durch Konzentration wird der Geist geläutert. Und nur der geläuterte Geist kann sehen die Sachen, wie sie wirklich sind. Und geläuterter Geist ist der konzentrierte Geist. Und der konzentrierte Geist ist der Geist, das mit Achtsamkeit versehnt ist. Wenn der Geist nicht mit Achtsamkeit, mit intensivem Erleben von der jetzigen Berührung verbunden ist, dann die Sinnen immer werden enttäuschen. Und er sieht die Sachen, die überhaupt nicht existieren. Die sind eine vollkommen subjektive Schätzung von Erfahrung. Diese subjektive Schätzung von Erfahrung wird man nie imstande sehen können, solange man nicht intensiv die Berührung erlebt. Die Voraussetzung dafür, damit man Wissen erreicht, muss man mit Klarheit, ohne Falschung, eine Berührung und Inhalt der Berührung verstehen. Wenn diese Klarheit nicht vorhanden ist, dann erlebt man, obwohl wir alle erleben unsere Berührung durch vergangene Erfahrungen, kann man erleben dann diese vergangene Erfahrungen als Täuschungen. Und so kommt man in sozusagen die hohe Lehre von Vidya, Faso, die Lehre von Wissen über Berührung. durch Lehre von Wissen über Berührung kommt dann Wissen von Befreiung. Über Unwissen von Berührung kommt dann Unwissen von Befreiung. Und Wissen von Befreiung ist Wissen von klarem Erlebnis. Klaren Erlebnis von allen Objekten von unseren Erfahrungen auf Grundlage von Klarheit des Geistes. Wenn die Klarheit des Geistes verloren geht, sind wir gefesselt. Wenn wir gefesselt sind, wir sind immer gefesselt durch eigene Vergangenheit. Die jetzige Erfahrung fesselt uns nicht. Es sind die vergangenen Erfahrungen, die uns fesseln. Und das können wir nur erfahren, indem wir klar jetzige Erfahrung, jetzige Berührung erleben und verstehen. Erleben und verstehen heißt durch Konzentration erleben. Und verstehen heißt mit Wissensklarheit verstehen. Also wenn die Achtsamkeit vorhanden ist, Wissensklarheit hat Zugang zum Geiste. Und Wissensklarheit ist Synonym für Vipassana. Sampajanya heißt Vipassana. Sampajanya ist die Vipassana, die Sachen. Vipassana heißt richtig unterscheiden, und Sampajanya heißt richtig auf Grundlage von Weisheit zusammenbringen. Das kann nur geschehen durch intensive Erfahrung von jetzigen Kontakt. So, ich habe eine halbe Stunde gesprochen. Ich habe Essenz gesagt. Dann lassen wir Raum für Fragen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, antworten wir. Wenn nicht, dann ich habe meines gemacht, damit ich euch zu Meditation mehr Anstoß gebe. Hier ist ein wunderschöner Platz. Ich finde mich so wie zu Hause hier. Dann bitte, bitte nützt ihr gut diesen Platz. Sowas zu finden in Mitte von Europa ist eine tolle Leistung. Ihr habt alle dazu beigebracht. Dann bitte nützen Sie es gut, um den Prozess von Meditation tiefer und richtig zu verstehen, und damit wir die andere Mitwesen auch beeinflussen, dass sie auch die Wahrheit in sich versuchen zu finden. Die Wahrheit ist nur in uns. Draußen findet man keine Wahrheit. Solange der Geist sich nicht an sich wendet und nicht zu Hause ist. Der Geist ist zu Hause nur, wenn er sich zu sich wendet. Wenn der Geist, Bewusstsein, zu Hause ist, kann man Weisheit entwickeln. Wenn er nicht zu Hause ist, man erlebt alle Berührungen, alle Erfahrungen ohne Klarheit. Und Resultat davon ist das Leiden. Okay? Elvira? Sadhu, sadhu, sadhu. Keiner hat irgendwelche Fragen. Tai, unser Freund. Ja, hätte eine Frage zu, wie können wir das in der Meditation umsetzen, Gefühle als eine Meditationsobjekt? Wie konkret oder Technik müssen wir anwenden? Ja, es gibt viele Techniken, die wichtigste Technik ist Berührung. Wenn Berührung mit dem Objekt angenehm ist, was entsteht, wenn wir nicht Achtsamkeit üben? Anhaftung. Wenn Berührung mit dem Objekt unangenehm ist, was erleben wir? Ablehnung. Wenn Berührung mit dem Objekt nicht angenehm, nicht unangenehm ist, was erleben wir? Neutrales Gefühl. Und der Buddha hat bezeichnet Arya-Jnana, die Wissen von den Aryas, von den Adlen, Edlen. Ich mache immer dieselben Fehler. Muss ich mich an Adler in der Schweiz erinnern? Edler, wenn der Buddha hat bezeichnet edles Wissen, das Wissen über eben diese Sache. Das Wissen, das Anhaften ist Produkt von angenehmen Gefühl und man darf nie, ein Adler darf nie an angenehmen Gefühl anhaften. Davon kommt Leiden, dass Adles Empfinden ist Empfinden von unangenehmen Gefühl ohne Hass. Ein Adler soll so lernen und das Erleben von neutralem Gefühl ohne Verblendung. Ein Adler soll so lernen. Wenn er so gelernt hat, ist er frei von Fesseln. Wenn er nicht so gelernt hat, wird er immer gebunden. So, Fesseln kommen nicht von Objekt, Fesseln kommen nicht von Subjekt. Fesseln kommen, wenn Objekt und Subjekt zusammengebunden sind. Und sie sind zusammengebunden an frühere Erfahrungen. Nicht an jetzige Erfahrungen. Der wahre Natur des Geistes ist Spiegeln. Ist das so, Sumanasiri? Was denkst du? Wer soll das wissen? Du bist Mönch geworden, damit du es weißt. Oder? Ich probiere. Wie zieht man vergangene Erfahrungen nicht heran? Wie schafft man es, ja, in der Gegenwart die Vergangenheit wegzulassen? Indem man Achtsamkeit und Wissensklarheit gibt. Andere Wege gibt es nicht. Alle Wege sind nur dann egal, wie man übt, ist es nur dann Mittel für das. In dem letzten Ende, es handelt sich nur um das. Egal ob Zen oder Theravada oder Dzogchen oder was immer. Dass man ohne Verblendung die jetzige Situation erlebt. Elvira. Also, und mal ganz konkret, wenn ich jetzt in der Meditation sitze und es kommt ein Schmerz im Knie, dann ist das ein unangenehmes Empfinden. Und dann ist es an und für sich dieser Punkt, wo ich dann also mit einem klaren Geist einfach erkenne, dass da ist jetzt ein Schmerz und der wird von mir als unangenehm empfunden. Ja, dann auch empfinden, Inhalt des Schmerzens. Schmerz ist, warum Schmerz gehört dir nicht? weil es gehört die Qualität von dem Objekt. Es ist Härte, Hitze. Das muss man sehen. Und diese Qualitäten ändern sich immer. Ah, und wenn man sich dann dem zuwendet, das untersucht, dann ist man praktisch automatisch weg von diesem früheren Schmerz. Man identifiziert sich mit den Empfindungen. Das machen wir alle. Aber das ist die Grundlage für Leiden. Also geht es dann darum, das zu untersuchen. Untersuchen, durchblicken. Es gibt Leiden, aber keiner, der leidet. Das ist die Weisheit. Es gibt Freude, aber keiner, der sie freut. Es gibt Empfindung, aber keiner, der empfindet. Es gibt Denken, aber keiner, der denkt. Das ist Verständnis, tiefes Verständnis von Berührung und vom Inhalt von Berührung. Also die Achtsamkeit rückt es dann ins Bewusstsein. Achtsamkeit und Bewusstsein ist ein Prozess, nicht zwei Prozesse. Wenn Achtsamkeit da ist, Bewusstsein wird anderes. Wenn Achtsamkeit nicht da ist, Bewusstsein wird auch anderes. Wenn Achtsamkeit da ist, Gefühl wird anderes. Wenn Achtsamkeit nicht da ist, Gefühl wird wieder anderes. Wenn man Achtsamkeit übt, so transformiert man Bewusstsein zu Weisheit. Und das ist Ziel des Weges. Bewusstsein ist unterscheidende Bewusstsein. Unterscheidende Bewusstsein ist in der Tat immer mit Subjektivität verbunden. Wenn unterscheidende Bewusstsein zu Weisheit transformiert wird, man wird von diesen Fesseln befreit. Nur Weisheit kann befreien. Was denkt Elvira? Elvira hat sich vorher schon gefragt, ob also Entwicklung von Weisheit, das bedeutet ja, dass ich mich auf das Dhamma besinne, bei allem, was geschieht, und das in der Art und Weise betrachte. Also so kann ich nur üben. Dhamma ist eigentlich natürlicher Zustand. Ja, aber wir wissen nicht, was natürlicher Zustand ist. Ja. Deswegen befinden wir uns im verdrehten Zustand. Ja. Verdrehter Zustand, das ist Inhalt von Nichtwissen. Ja, aber ich kann ja nur so vorgehen, dass ich mir praktisch, dass ich mich mit dem Dhamma beschäftige und die Dinge dann anders betrachte. Also immer wieder mir das hervorrufe, wenn Dinge geschehen um mich herum, dass ich das dann aus dieser Sicht heraus betrachte. Wenn man eine Weisheit übt, dann braucht man dann allmählich keine Sicht. Ja, aber solange es eben noch nicht da ist, dann ist das halt irgendwie auf eine Art eine Methode, also wie ich diesen Geist in eine andere Richtung bewege. Mehr lesen, mehr nachdenken, mehr meditieren. Ja, also das ist eigentlich der Weg. Also ist der Prozess. Ja, das ist der Prozess. Deswegen Meditation heißt Werden. Ja. Meditation ist ein Prozess. Niemand ist schlau gleich geworden. Alle sind durch Prozess von Werden dann sind zur Klarheit gekommen. Klarheit kann nicht gleich kommen. Es ist ein Prozess. Wenn Klarheit gleich kommt, so wie zum Beispiel Ananda hat tüchtig geübt, dann plötzlich, als er Kissen mit Kopf erreicht hat, dann war ihm alles klar. Aber er hat sehr tüchtig geübt, jahrelang. Wenn Elvira so übt auch, dann es wird geschehen. Wo gehört intuitives Wissen hin? Gibt es sowas wie intuitives Wissen? Intuitives Wissen ist nicht unbedingt richtiges Wissen. Wir haben viele, viele unrichtige Intuitionen wegen Verblendung. Intuition ist eigentlich gewisse Fähigkeit, sich zu tieferen Schichten von Erfahrung. Unsere Erfahrung hat sehr äußerliche Schichten und hat auch tiefere Schichten. Die Öffnung zu tieferen Schichten von Bewusstsein heißt Intuition. Aber Intuition kann vollkommen falsch sein. Solange Nichtwissen da ist, Intuition kann vollkommen falsch sein. Wenn aber dann Wissen da ist, dann braucht es ja die Intuition nicht mehr, sondern fällt die ja weg. Ja. Es hängt davon ab, wie man Intuition definiert. In der westlichen Tradition wird viel, viel von Intuition gesprochen, aber in indischer Philosophie spricht man eigentlich sehr wenig von Intuition. Intuition ist eigentlich nichts anderes als Buddhi. Das ist Intelligenz. Und Buddhi heißt, dass man diese durch durch in indische Vorstellung, Buddhi heißt, dass man durch Klarheit etwas erlebt. Aber wenn wir Intuition sagen, das heißt überhaupt nicht, dass wir mit Klarheit etwas erleben. Ich kann Intuition haben, dass ich weiß nicht, dass neben mir sind alle Teufel. Das ist nur eigene Vorstellung. Also Intuition ist in der westlichen Denken nicht so klar definiert. Man spricht von künstlerischer Intuition, musikaler Intuition. Also wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich Klarblick nur erreichen in... Wie würdest du auf Chinesisch Intuition? Zhijie, eigentlich. Zhijie heißt direkt erfahren. Auf Chinesisch wird übersetzt. Das ist vielleicht beste Übersetzung. Wenn ich was direkt erfahre, ich habe Intuition. Aber das heißt, ich brauche nicht Vermittlung von den Theorien. Das ist dann die Bedeutung von Intuition. Für die Betrachtung Gefühle soll man da nicht eine Reihenfolge, der Reihenfolge nach bestimmten Techniken produzieren, bevor man die Gefühle als Objekte betrachtet. Zum Beispiel erstmal sich mit Samatha konzentrieren, dann danach auch Achtsamkeit, bis man dann die Gefühle dann wahrnehmen kann. Das ist wahr. Die Achtsamkeit ist, ist Grundlage für Shamatha und auch für Vipassana. Und Wesen von Achtsamkeit ist Konzentration. Ohne Konzentration keine Achtsamkeit. Aber Konzentration dann kann dann weiter vertieft werden durch Praxis von Dhyana. Intensives Erleben von dem jetzigen Objekt, das ist Konzentration. Wenn wir diese Erfahrung haben, dann allmählich sehen wir, dass die meiste Zeit wir bleiben im Zustand von Schlafen, nicht von, von Konzentration. Das Wissen kommt von Nichtwissen. Das ist alte chinesische Weisheit. Wenn man sehr, sehr klar sieht, wie viel Unwissen wir haben, wie viel Zeit wir verschwenden durch nicht klare Erfahrung von den Objekten, wir werden dann immer, immer weiser. Wenn man weiß, dass man unklar ist, bekommt man Klarheit. Solange man nicht weiß, dass man unklar ist, Weisheit ist schwer zu finden. So dass man lernt durch Verständnis von eigener Schwäche, von eigener Unfähigkeit. Aber diese Erfahrung von eigener Schwäche und eigener Unfähigkeit soll nicht mit Depression verbunden werden, sondern mit Achtsamkeit. Dann wird es zu Weisheit. Wenn es nicht durch Achtsamkeit empfunden wird, wird es nicht zu Weisheit. Das soll Elvira immer, immer nachdenken. Ja, und auch Wohlwollen zu entfalten. Also neben der Achtsamkeit auch Wohlwollen. Das auch natürlich. Also so habe ich Wohlwollen. Sich selbst gegenüber, wenn man mutig ist, in den Spiegel zu schauen und seine Unzulänglichkeiten zu sehen, dann sich auch trotzdem mutig begegnen zu können. Wohlwollen wird nicht kommen ohne Weisheit. Dass man sich entscheidet, ich will Wohlwollen, ich will Wohltätigkeit, dann ist es schwierig, muss zur Weisheit kommen. Sich entscheiden, gut zu sein, ist sehr schwer. Aber gut zu sein, auf natürliche Weise, das ist dann wahre Gutsein. Spontan. Aber Achtsamkeit ist auch mit Spontaneität verbunden. Aber kann das auch nicht durch einen leidhaften Prozess, durch den man gegangen ist, alles den ist man so verurteilend war, diesem sich selbst gegenüber, und dann etwas in sich gefunden hat, das gütig, eine gewisse Güte auch. Wenn man sich sieht und durchblickt, man wird sich nicht so ernst nehmen. Wenn man sich nicht so ernst nimmt, man wird nicht so viel leiden. Ja. Diejenigen, die sich so ernst nehmen, die leiden am meisten. Ja, das ist ja auch eine Konditionierung, dass man so versucht, alles richtig, versuchen möchte, alles recht und richtig. Um nicht, sich nicht so ernst nehmen, muss man schon Achtsamkeit üben. Es ist nur nur Berührung, darüber habe ich gesprochen. Wenn Berührung da ist, sind viele Sachen, nicht eine Sache. Wenn viele Sachen, kann kein Ich da sein. Wenn kein Ich, dann auch nichts, was mir gehört. Wenn ich mich in diese Bewegung, diese Perspektive befinde, dann Probleme sind klein. Aber wenn ich mich nicht in diese Perspektive befinde, Probleme werden groß. Sie werden immer kleiner. So ist das. Alles hängt davon ab, wie man das sieht. Dieselbe Sachen sehen die Devas anderes, die Menschen anderes, die Tiere anderes, die Teufel anderes, Dämonen. Aber die sehen dieselben Sachen. Auch unter uns Menschen, wir sehen dieselben Sachen. Aber einige von uns haben Anhaftung, selbe Sache. Nach einer Weile nachher, selbe Sache wird Objekt von Hass. Dann eine Weile nachher wieder von Verblendung. Aber es ist immer dasselbe, nur Perspektive ändert sich. Trotzdem, obwohl es immer ändert sich, wir denken, dass es ich ist und dass es mir gehört, nicht wahr? Das ist Problem. Meistens das, was Objekt ist von großer Anhaftung, kann sehr, sehr schnell Objekt von großer Zorn sein. Ist das so? Deswegen ein Weiser, er hat Gleichmut. Ich weiß aus Weisheit Gleichmut. Gleichmäßigkeit. Mehr Gleichmäßigkeit, weniger Probleme. Mehr Anhaften, mehrere Probleme. Deswegen Buddha hat als Wurzel von Karma hat Anhaftung gegeben. Na prima. Annette ist jetzt mehr klar in Meditation, alles okay? Mehr meditiert tichtig, ja? Irgendwelche Frage? Ich habe noch eine Frage zum Umgang mit zum Beispiel körperlichem Schmerz. Bis jetzt war es so, dass ich den, also ich wusste, ich weiß irgendwie, soll mich nicht damit identifizieren, aber es tut mal weh, ja, und es ist unangenehm. Und es tut weh, ist unangenehm für alle, nicht nur für dich. Genau. Und der Körper tut halt nun mal. Und ich kann ihm jetzt auch nicht einfach befehlen, meinem Körper befehlen, hör mal auf damit. Ja? Aber wenn ich das jetzt vielleicht etwas besser verstanden habe, geht es darum, quasi der Schmerz ist da, aber es muss mir deswegen nicht schlecht gehen. Kann man denn so sagen? Kann man auch so sagen, simpel gesagt. ist leicht gesagt, ist nicht sehr leicht gemacht. Hm? Aber vom Verständnis her, kann man dem so sagen. Wichtigsten ist, nicht sich zu viel identifizieren. Der Einige, der sich identifiziert, das ist immer der Dumme. Ich habe Mühe, dieses Wort identifizieren praktisch zu verstehen. Ja? Deshalb habe ich das jetzt umformuliert, weil was heißt das, mich nicht damit identifizieren? Also ich habe Mühe, dem einen Inhalt zu geben, der für mich praktisch ist. Der Buddha hat erklärt 5 Aggregate von Existenz. Hm? Mhm. Das ist Inhalt. Mhm. In diesen 5 Aggregaten von Existenz findet man kein Samen von Ich. Mhm. Kann man nicht finden. Mhm. Wenn man Ich sieht, dann sieht man etwas, was von Anfang an ist eine Vorstellung. Mhm. Und diese Vorstellung kommt von was? In Ananda Sutta, Buddha hat erklärt. Diese Vorstellung kommt von Anhaftung. Ohne Anhaftung kein Ich. Solange wir anhaften, wir haben Ich und Bedürfnis nach Ich. Wenn keine Anhaftung, kein Bedürfnis nach Ich, dann wir erleben Schmerzen, aber wir werden nicht durch Schmerzen bedrückt. Wir werden sehr durch Schmerzen bedrückt, wenn wir diese Identifikation durch Anhaftung haben. Alle erleben Schmerzen. Was der Buddha hat entdeckt, ist, dass diese Schmerzen sind illusorisch. Das ist nicht leicht zu sehen. Der Buddha als geschaffene Wesen, der wahre Buddha ist Dharma. Buddha als geschaffene Wesen, das durch Mutter und Vater geschaffen wurde, das ist ein illusorischer Buddha. Wenn er das durchgeblickt hat, dann hat er auch gesehen, dass seine Schmerzen sind illusorisch. Alles, was entsteht und vergeht, ist illusorisch. Der Buddha sieht das sehr klar, wir sehen das nicht so klar, dann sind wir nicht Buddhas. Jetzt, bitte, geben wir uns Mühe, damit wir das immer klarer sehen. Nicht wahr, Sabana Siri? Also geht es praktisch darum, den Schmerz einfach zu beobachten. Weil beobachten ist nicht genug. Verstehen. Verstehen ist das Wort. Beobachten ist nicht genug. Durch nur bloß beobachten werde ich nicht schlau. Wenn ich verstehe, wird sich das ändern. Lange beobachten. Mit Achtsamkeit und Wissensklarheit beobachten. Das heißt Anupassana. Anu heißt nahe. Dieser Präfix Anu in Pali, in Sanskrit, Bedeutung nahe. Nahe betrachten heißt mit Achtsamkeit und mit Wissensklarheit. Das ist Schlüssel. Nur betrachten, die man wird schlau. Und betrachten mit Wissen braucht man Erfahrung. Nicht wahr? Erleben. Erleben. Erfahrung ist Erleben. Also her mit dem Schmerz. Erleben heißt mit Weisheit als akzeptieren, Dharma akzeptieren. Die Weisheit ist Dharma akzeptieren. Nach der buddhistischen Lehre, alles was wir erleben, ist Dharma. Aber wir sind verblendet, wir wissen das nicht. Deswegen leiden wir. Wenn wir das wissen, leiden wir nur körperlich, nicht geistlich. Der Weise hat auch beim Schmerzen viel Spaß. Das ist nicht so leicht. So ist geschrieben in der Autobiografie von, ich habe schon darüber gesprochen, von Milarepa. Je mehr Betriebungen von Geist, desto mehr Freude, schreibt. Wie hat er das geschafft? Er sieht alle diese Schmerzen und Freuden wie etwas, was überhaupt nichts mit Ich zu tun hat. Dann hat er Spaß. Aber um Spaß zu haben, muss man schon ein paar gute Witze. Jetzt Samana Siri erzählt nur so gute Witze aus Bayern. Gibt es in Bayern gute Witze? Elvira erzählt. In Issi, was sind gute Witze in Issi? Also ich kann mir Witze überhaupt nicht merken. Ich hätte jetzt keinen parat. Und außerdem weiß man dann auch gar nicht, ob man die hier in der Meditation verwendet. In der Meditation ist beste Witze. Beste Witze sind über Schmerzen Witze machen. Über Schmerzen. Das ist ein großer Spaß. Aber muss man richtig lernen. Sehr leicht zu sagen, sehr schwer zu üben. Wenn man Konzentration hat, spürt man dann den Schmerz des Körpers gar nicht. Spürt man, aber man reagiert auch wenn man jetzt volle Konzentration hat, spürt man das immer noch. Spürt man, aber das geht völlig in den Hintergrund. Man spürt das als etwas, was nicht mehr beeinflussen kann. In ganz tiefe Konzentration, so tiefe Konzentration, erleben wir nicht normale. Aber wenn der Buddha meditieren hatte, er hat so tiefe Konzentration, dass neben ihm sogar Bäume gefallen sind, er wusste überhaupt nicht, dass wir einfache kleine Yogis, das werden wir noch lange, lange Zeit üben müssen, damit wir solche Konzentration entwickeln können. Normale Meditator hatte immer im Hintergrund irgendwelche. Weil ich da auch schon so diese Geschichten gehört habe, in tiefer Konzentration, dass jemand nicht mal einen Schuss gehört hat neben sich oder so. Also, und dann auch keinen Schmerz des Körpers mehr vorhanden ist. So. Ja, das ist, eigentlich auch ein großer, heißt ja immer, das ist ein großer Schutz, auch wenn man diese tiefe Konzentration erreicht. Das heutzutage ist sehr, sehr schwer. Diese Leute haben jahrelang in Grotten geübt oder so. Und viele Paramis hatten. Heutzutage in unserer modernen Welt, wir sind alle draußen, beschäftigen uns mit so vielen Sachen. Dass sowas ist schwer zu finden. Also ist es so, dass in der heutigen Zeit also diese hohe Qualität... Es gibt noch, aber sehr wenig. In den Himalayas gibt es noch ein paar sehr gute Yogis. In Indien glaubt man, dass diese Welt mit so viel Begierden und Hass, das wir da haben, und Kriege noch zusammenhält, weil noch ein paar Yogis in Himalayas meditieren. Der Geist ist unheimlich stark, aber heutzutage niemand beschäftigt sich mit diesen tiefen Sachen. Sehr kaum, sehr, sehr wenig. Alles ist draußen. Aber es gibt schon noch Arahant. Arahant gibt es, Arahant aber braucht nicht unbedingt solche starke Konzentration. Arahant war. Wenn man Buddha sein möchte, er braucht natürlich. Er hat die Paramis. Arahant braucht nicht so große Paramis. Es gibt verschiedene Sorten von Arahant. Pakuti Arahant, normale Arahant. Der braucht nicht mehr Meisterung von Jhanas. Er hat nur trockene Vipassana. Dann es gibt die Arahats, die haben die 8 Befreiungen. Die haben die Nirodha Samapatti und so weiter. Die haben viel größere Parameter. Dann es gibt die große, 18 große Arahats. Die Schüler von Buddha, große Schüler von Buddha, so wie Ananda, Anuruddha und so weiter. Und dann gibt es die Spitze Arahat, Sariputta, Moggallana. Die haben noch höhere Stufe von Samadhi. Und dann die Bodhisattvas realisierte, die haben noch höhere Stufe. Die gibt es sehr wenig. Und dann nur Buddha. Und der ist perfekt. Höchste Vollkommenheit. Höchste Vollkommenheit. Da gibt es auch ein Chanting, gell, so Upaparamata. Ja. Parami. Also es gibt Parami, es gibt Paramata Parami. Paramata Parami. Höchste. Upaparami. Höchste. Paramatapa. Mhm. Dann Elvira soll Geliebte nehmen, dass sie Paramatapa-Parami gibt. Das muss ich mir noch überlegen. Wenn man alles geben kann, kann man erfolgreich sein. Aber das ist schwer. Wir können nicht alles geben, deswegen sind wir nicht Buddhas. Der Buddha hat sich ja auch als Hase in einer Geschichte, hat er sich selbst geopfert. Das war sozusagen das Höchste irgendwie. Also als Nahrung für einen Buddha. Mehrmals, ja. So sind die Jataka-Geschichten. In der Jataka-Geschichte. Erst die normale Parami ist Besitz geben. Upaparami ist ein Teil des Körpers, so wie als der König, er hat sein Auge gegeben. Hm? Und dann Paramatta Parami, so wie der Hase, hm? Der hat sich geopfert und dann im Mund sein Abdruck. Hm? Das ist Paramatta. Bezieht sich das nur auf den Körper oder auch auf sein Leben? Also auf die, man könnte ja sagen, wie Mutter Teresa, die ihr Leben den Menschen geopfert hat. Das geht zusammen. Geht zusammen. Geistig und körperlich. Geist und Körper eigentlich kann man nicht streng trennen. Die sind immer zusammen. So wie der Blinde und der Krippel. Hm? Der Blinde kann nichts machen, der Krippel auch nicht. Wenn zusammen können sie funktionieren. Hm? Dann wir übertragen Verdienst für Wohl der Wesen und dann machen wir alle, was wir machen wollen. Hm? Sie sind zufrieden? Sehr. Okay. Alle sind zufrieden? Mark, hast du irgendwelche Fragen? Nein. Alles okay? Alles okay. Elvira, okay? Okay. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodam tu sapa sampati siddhya. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam sabbe bhuta anumodam tu sapa sampati siddhya. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam sabbe satta anumodam tu sapa sampati siddhya. Aka satta chabumatha deva naga maidika punyantam anumoditva chiramrakantu lokasasana. Aka satta chabumatha deva naga maidika punyantam anumoditva chiramrakantu desana. Aka satta chabumatha deva naga maidika punyantam anumoditva chiramrakantu tumampa. Sabi tio vivajantu sabarogo vinasatu mate bhavat tvantarayo sukhi dighayuko bhava bhavatu sabamangala rakantu sabadevata sababudha anubhaven sabadhama anubhaven sabasanga anubhaven sada soti bhavantu te devo vasatu kale sasasampati hotu cha pito bhavatu loko cha raja bhavatu dhammiko. So.